لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، wir haben schon angefangen mit der Geschichte von As-Siddiq, von Abu Bakr As-Siddiq Ridwanullahi alayh, der Gefährte von unserem Propheten sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, und der Minister von unserem Propheten salawatullahi wa salamu alayhi, derjenige, der guten Charakter gehabt hat und bescheiden war, derjenige, der die Da'wah nach unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam geführt hat, Abu Bakr as-Siddiq Ridwanullahi alaihi. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam starb, haben die Leute gewartet, was ist jetzt, was wird passieren. Manche von ihnen haben nicht geglaubt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb. Dann kam Abu Bakr. Er kam Ridwanullahi alaihi und er ging auf Minbar. Und dann hat er zu den Leuten gesprochen. Der hat den Leuten gesagt: O Leute, derjenige, der Muhammad anbetet, muss wissen, Muhammad ist gestorben, salawatullahi wa salamu alayhi. Aber derjenige, der Allah anbetet, muss wissen, Allah ist ewig lebendig. Und dieses Wort war, dieses Wort, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, war das Errettungswort für die Muslime. Das Errettungswort für die Muslime damals. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala den Islam und die Muslime geschützt mit Abu Bakr Ridwanullahi alayh. Und er ist dann Khalif geworden. Und wir haben voriges Mal erzählt, wie die Lage war und wie Umar Ridwanullah alayhi und Abu Bakr zu Al-Ansar gegangen sind und wie sie mit ihnen diskutiert sind, dann haben sie Abu Bakr als Khalif bestätigt. Ridwanullahi alayhi. Wir machen weiter heute, inshallah, mit den Ereignissen, die wichtig sind. Die Ereignissen, die wichtig sind oder die wichtig waren zur Zeit von Abu Bakr Ridwanullahi alayhi. Und hier, barakallahu fikum, reden wir natürlich aus Geschichte, das wird so war die Geschichte in diesem Zusammenhang. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor er starb, hatte Usama so Kommandeur für die ganze muslimische Armee genannt. Das bedeutet, Usama Ibn Zayd, der war ein junger Mann, war sozusagen, barakallahu fikum, der Führer der Armee. Die Leute natürlich haben gesagt, Usama ist noch ein junger Mann. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Usama ist der Führer. Und Er sollte in Richtung Syrien marschieren, weil die Römer dort die Muslime angegriffen haben und sie haben viele Muslime getötet. Deshalb sollten die Muslime etwas zeigen, dass sie auch stark sind und dass sie keine Angst vor diesen Leuten haben. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, bevor die Armee von Osama verschickt worden war. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, haben manche Leute den Islam den Rücken gekehrt, indem sie vom Islam abgefallen sind und die waren Al-Murtadun. Das wird die Leute, die vom Islam abgefallen waren, weil diese Leute gesagt haben, die waren viele von ihnen, die waren sozusagen Heuchler oder andere, die haben den Islam nur angenommen, weil sie Interessen haben wollten. Und so hat Aisha radhiyallahu anha gesagt, nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, sozusagen, man konnte die Heuchlerei klar sehen, weil diese Heuchler, die haben den Islam verlassen und andere haben sozusagen, sie sind vom Islam abgefallen. Und so haben manche auch Zakat nicht mehr geben wollen. Das heißt, sie wollten nicht mehr geben und sie haben gesagt, wir haben das dem Propheten gegeben, der Prophet ist gestorben, wir geben das keinem anderen. Andere haben gesagt, wir geben kein Zakat. So hat Abu Bakr entschieden, gegen diese Leute vorzugehen und dazu auch die Armee von Osama zu verschicken. Die Sahaba kamen zu ihm. Sie haben ihm gesagt, wie wirst du das tun? Wir sind wenig. Und wenn du jetzt die Armee verschickst, dass sie gegen die Römer kämpfen, dann was machen wir mit diesen Leuten von den Arabern, von Beduinen, die den Islam verlassen haben? Und damals auch gab es Musaylam al-Kadhab, ein Mann, der behauptet hat, dass er Prophet wäre. Und er hat auch sehr viele Leute hinter sich. Das heißt, wenn die Leute in Richtung Syrien jetzt damit sie gegen die Römer kämpfen, marschieren und viele von ihnen werden getötet, dann können wir nicht mehr tun. Und diese Beduinen lassen wir erstmal. Abu Bakr hat gesagt, bei Allah werde ich niemals dem Befehl vom Propheten Muhammad widersprechen. Er hat gesagt, bevor er starb, ihr müsst die Armee von Osama verschicken. Dazu hat Abu Bakr radhiyallahu alaihi gesagt, diese Leute, die Zakat nicht mehr geben, bei Allah werde ich gegen sie was vornehmen und ich werde gegen sie kämpfen, bis sie Al-Zakat zahlen. Umar kam zu ihm, der hat ihm gesagt, wieso? Derjenige, der sagt, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ist geschützt. Der hat ihm gesagt, wenn sie sozusagen Bindeseil für ein Kamel, was sie früher dem Propheten Muhammad s.a.w. gegeben haben, jetzt mir nicht mehr geben, dann werde ich gegen sie kämpfen und ich werde gegen denjenigen kämpfen, der Unterschied macht zwischen Gebet und Zakat. Das bedeutet, die sind die Regeln des Islam und das akzeptiere ich nicht. Als die Sahaba das sahen von Abu Bakr, Umar zuerst, Umar ibn Khattab, als er das sah, dass Abu Bakr so entschlossen war und sozusagen diese Entscheidung beschlossen hat, dann hat er gesagt, mein Herz auch war dann beruhigt. Weil als Umar ihm sagte, Abu Bakr, diese Leute sagen, La ilaha illallah. Wie wirst du vor ihnen, sozusagen, gegen sie was vornehmen? Der hat ihm gesagt, der Prophet sagte, Illa bihaqqiha, außer mit den Rechten des Islam. Und das ist Recht im Islam, dass im Islam ein Recht des Geldes existiert. Das bedeutet, es gibt Pflicht für einen Muslim etwas zu geben. Und das ist das Recht von dem Khalif oder von den Muslimin, dass sie das von ihm nehmen. Das heißt, Barakallahu fikum, hier haben wir Usama ibn Zaid und seine Armee, Ridwanullah alayhim jami'an. Und haben wir Kampf gegen die Leute, die Az-Zakat nicht mehr zahlen wollten, nicht mehr geben wollten. Und Kampf gegen die Leute, die vom Islam abgefallen sind. Und Kampf mit den Leuten, die hinter Musaylama al-Kadhab waren, der Lügner Musaylama. Und die Sahaba haben übrigens gewusst, als sie unterschiedliche Meinungen gehabt haben, dass sie immer zu Abu Bakr gehen. Und was er entscheidet, war für sie dann maßgebend. Dann Barakallahu fikum. Schaut mal, wenn man Wissen hat und wenn man Taqwa hat, wenn man Allah subhanahu ta'ala fürchtet und wenn man Wissen in der Religion hat, was passiert? Abu Bakr radhiyallahu alayhi hat dann Usama befohlen, dass er marschiert. 700 waren das von Sahaba radhiyallahu alayhim. Und sie sind in Richtung Syrien, Barakallahu fikum, marschiert, damit sie gegen die Römer kämpfen. Abu Bakr sagte dann ein historisches Wort, die Muslime bis heute kennen. Der hat gesagt, bei Allah, wenn die Hunde die Beine von den Frauen von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ziehen, werde ich niemals eine Armee, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam verschicken wollte, zurückbringen. Und ich werde niemals, niemals diese Flagge, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Usama gegeben hat, Usama wegnehmen. Und subhanallah, schaut mal, liebe Brüder und Schwestern, wie die Geschichte war, ja? Als Usama dann mit seiner Armee marschierte und die kamen an die Araber, sozusagen die arabischen Stämme, weil damals sozusagen die Wege bekannt waren. Als die Araber, die Beduinen dann das sahen, wie die Lage war, dass eine Armee kommt und viele Leute und die marschieren in Richtung Syrien, damit sie gegen die Römer kämpfen. Was haben die Araber gesagt? Diese Leute, wenn sie nicht so stark wären, wenn sie nicht so Kraft gehabt hätten, hätten sie keine Armee verschickt und sie haben sozusagen diese Situation, dass die Araber den Islam oder manche von den Arabern den Islam verlassen haben. Und viele aus diesem Grund sind sie zurück. Und dann ist Usama Syrien erreicht. Und er hat dort gegen die Römer gekämpft und die Muslime haben den Sieg bekommen. Die Muslime haben den Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen und dann ist Barakallahu fikum Usama zurück. Und so hat Abu Bakr in dieser Zeit, so hat Abu Bakr, Ridwanullah alayhi auch in dieser Zeit, eine Armee dann verschickt mit Khalid, Ridwanullah alayhi, Khalid bin Walid. Und sie sind in Richtung Al-Yamama. Al-Yamama ist, Barakallahu fikum, ein Gebiet neben Al-Riyadh heute, neben Riyadh von Saudi-Arabien. Die haben das in diese Richtung geschickt und dann hat Khalid gegen Musaylama al-Kadhab gekämpft. Musaylama al-Kadhab ist ein Name, der bekannt ist. Und diese Person hat zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam behauptet, er wäre ein Prophet. Er wäre ein Prophet. Und er hat einen Brief an unseren Propheten geschickt von Musaylama, Gesandter Allahs, zu Muhammad, Gesandter Allahs. Er hat so geschickt, ja? Oder Prophet Gottes, von Musaylama, Prophet Gottes, zu Muhammad, Prophet Gottes. Du musst etwas wissen, dass Allah uns die Erde geteilt hat. Du bekommst die Hälfte, ich bekomme eine Hälfte, aber Quraysh, das wir stammen vom Propheten, sie tun Unrecht und sie nehmen mehr als was sie bekommen. Der Prophet Muhammad sallam hat den Brief bekommen. Er hat gesagt, schreibt ihm zurück, von Muhammad, Gesandter Gottes, zu Musaylama, der Lügner. Der hat ihm Lügner bezeichnet, salawatullahi wa sallam. Hat ihm gesagt, diese Erde gehört Allah. Er gibt das, wem er will. Diese Erde gehört Allah. Er gibt das, wem er will. Und so, barakallahu fikum, zur Zeit von Abu Bakr war Musaylama, nachdem auch der Prophet Muhammad s.a.w. starb, war Musaylama so stark geworden, dann hat Abu Bakr Khalid ibn Walid in eine Armee verschickt, dass sie gegen ihn kämpfen, und hat Wahshi Musaylama getötet. Hat Wahshi Musaylama getötet. Und natürlich, barakallahu fikum, hat Abu Bakr dann eine Armee geschickt zu den Leuten, die den Islam verlassen haben, und die waren Mani'i al-Zakah. Und bitte aufpassen, liebe Brüder und Schwestern, Mani'i al-Zakah waren drei Gruppen. Eine Gruppe, die vom Islam abgefallen sind, eine Gruppe, die wollten das nur, die haben gesagt, nur, wir wollen das Abu Bakr nicht mehr geben, wir haben das dem Propheten gegeben, wir geben das nicht. Und die Dritten, die haben gesagt, wir geben das nicht mehr. Das wird nicht alle waren Kuffar, nur die Leute, die vom Islam abgefallen sind. Das wird, sie haben den Islam sozusagen verlassen. Die waren die Kuffar geworden. Aber die anderen, die das nicht gegeben haben, und die anderen, die gesagt haben, wir geben das nicht Abu Bakr, die sind noch Muslime, die waren noch Muslime. Aber warum wurden sie sozusagen, warum hat Abu Bakr gegen sie gekämpft? Weil das die Regel ist. Wenn eine Gruppe etwas von der Religion nicht praktizieren und die haben sozusagen Kraft, dann ist derjenige, der Khalif ist und der Führer der Muslime, verpflichtet, etwas vorzunehmen in diesem Zusammenhang. Und so hat Abu Bakr gemacht. Und somit, barakallahu fikum, hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Religion geschützt, weil diese Beduinen und Musaylam al-Kadhab und die Leute, die vom Islam abgefallen sind, sie wollten gegen die Muslime kämpfen und sie wollten den Islam sozusagen vernichten. Und was Abu Bakr gemacht hat, war ein Segen für die Muslime, barakallahu fikum. Dazu auch etwas, was sehr wichtig ist von Abu Bakr in der Geschichte. Barakallahu fikum, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam starb, kamen die Sahaba zusammen, kamen die Gefährten zusammen. Da haben sie gesagt, was werden wir jetzt tun? Wo werden wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begraben? Manche haben gesagt, wir führen ihn nach Mekka zurück. Andere haben gesagt, dann kam Abu Bakr, der hat ihnen gesagt, der Prophet wird an seinem Platz begraben. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Prophet stirbt, dann wird er an der Stelle, wo er gestorben ist, begraben. Dann haben sie das alle angenommen, was er gesagt hat. Er war Einzelperson. Als er das gesagt hat, haben alle das angenommen, und so wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Raum von Aisha radhiyallahu alaiha begraben. Dann kamen manche von der Familie von unserem Propheten, sie wollten ihre Erbe bekommen, vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr sagte, nein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wir Propheten, wir lassen keine Erbe. Unser Erbe ist das Wissen sozusagen. Es gibt in einer anderen Überlieferung. Der hat gesagt dann, wir Propheten lassen wir keine Erbe. Was wir hinterlassen haben, ist Spende. Sadaqa, Almosen für die Muslimin. Und so, barakallahu fikum, war die Sache dann klar geworden. Abu Bakr, der Khalif. Diese barakallahu fikum Ereignisse, die waren sehr wichtig in der Geschichte von dem As-Siddiq radhiyallahu anhu. Natürlich barakallahu fikum. Noch etwas war zur Zeit von Abu Bakr, was sehr wichtig ist, dass Abu Bakr Khalid ibn Walid in Richtung Persien verschickt hat. In Richtung Persien verschickt hat. Und so hat Khalid die Städte dort befreit von Schirk, weil diese Leute, sie haben damals Feuer angebetet. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil 'azim. Ja, barakallahu fikum. Wir haben gesagt, auch etwas, was sehr wichtig ist zur Zeit von Abu Bakr, waren diese Kämpfe gegen die Römer, gegen die Persen, gegen die Beduinen von den Arabern, gegen Musaylam al-Kadhab. Und natürlich, wenn es um Kampf geht, werden die Leute fallen im Kampf. Das bedeutet, sie werden getötet. Und so wurden viele, viele von Sahaba getötet in diesen Kämpfen, wie zum Beispiel Thabit ibn Qais, Ridwanullah alayhi. Thabit ist derjenige bezüglich Barakallahu fikum, Surat al-Hujurat von Gemächern. Ja, ayyuhalladhina amanu, das war dieser Thabit. Malik ibn Amr, Abdullah ibn Sahel, Salim, Mawla Abi Hudhayfa, Zayd ibn al-Khattab, Yazid ibn Qais, عثمان بن Entschuldigung, السائب بن عثمان بن مظعون, عباد بن بشر. Das bedeutet, بارك الله فيكم, die waren große Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie wurden gefallen in diesen Kämpfen. Und viele von ihnen haben den Koran auswendig gelernt und die haben das geschrieben. بارك الله فيكم, dann kam Umar zu Abu Bakr. Der hat ihm gesagt: Abu Bakr, du siehst, was heute passiert. Viele von den Huffaz, viele von den Ulama, viele von denjenigen, die den Koran auswendig gelernt haben, und viele von den Wissenden sind gefallen. Und ich habe Angst, dass sozusagen die Leute den Koran vergessen, wenn diese Leute noch sterben. Dann hat Umar Abu Bakr gesagt, wir müssen den Koran sammeln. Wir müssen den Koran zusammen sammeln. Abu Bakr hat ihm gesagt, wie werde ich etwas tun, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht hat? Der hat ihm gesagt, schau mal die Lage, wie die Lage ist. Inshallah, das ist gut. Dann hat Abu Bakr sich überlegt, und der hat Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe gebeten. Dann war er mit diesem Vorschlag zufrieden. Dann hat er Zayd ibn Thabit, barakallahu fikum, bestellt. Er kam Zayd, Abu Bakr sagte ihm: O Zayd, Umar kam zu mir. Und Umar war dabei. Umar kam zu mir und er hat mir gesagt: Schau mal, was heute passiert, dass die Muslime getötet werden und dass sie immer weniger werden. Und man hat Angst, dass der Koran vergessen wird. Und Umar hat mit mir viel diskutiert und ich bin damit zufrieden und ich bin damit einverstanden, dass wir den Koran sammeln. Zayd sagte sofort auch: Wie kannst du etwas tun, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht getan hat? Er hat ihm gesagt, das ist etwas Gutes, das ist etwas Gutes, Notwendiges für die Muslime. Und er hat ihm gesagt: Zayd, du bist ein junger Mann und du kennst den Koran sehr gut, deshalb beauftrage ich dich, dass du den Koran sammelst. Zayd sagte, Subhanallah, Zayd sagte: Hätte Abu Bakr mir eine andere Aufgabe gegeben, wie zum Beispiel einen Berg von einem Platz zu dem anderen Platz zu transportieren, war mir leichter als diese große Aufgabe, was Abu Bakr mir gegeben hat. Subhanallah. Und dann hat Zayd gesagt, als ich das sah, dass Abu Bakr und Umar, als ich das sah, dass Abu Bakr und Umar damit zufrieden waren, dass wir den Koran sammeln, dann war mein Herz auch beruhigt. Und dann habe ich angefangen, den Koran zu sammeln. von den Schriften, was die Leute haben, und von den Auswendiglernen von den Leuten, bis ich bei Huseima ibn Thabit, zwei Ayah von Surat al-Tawbah gefunden habe. Und dann habe ich das von ihm genommen. Und diese Sammlung war bei Abu Bakr geblieben und dann bei Umar geblieben und dann bei Hafsa und später hat das Uthman genommen, Barakallahu fikum. Das heißt, derjenige, der mit dem Sammeln von Al-Quran, von Al-Mushaf angefangen hat, war Abu Bakr, Radwanullahi alayh. Und es gibt in dieser Überlieferung, dass bei Al-Bukhari, wie der Koran gesammelt worden ist, ich meine, sehr viel Wissen, aber wir wollen sozusagen weiter mit der Geschichte von Abu Bakr, Barakallahu fikum, fortfahren. Und das war eine, Barakallahu fikum, das war eine notwendige Maßnahme für uns Muslime. Weil manche Leute, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, sagen oder behaupten, das wäre eine Bid'a oder eine Neuerung, dass man den Koran gesammelt hat, weil der Prophet das nicht gemacht hat. La hawla wa la quwwata illa billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das war eine Notwendigkeit. Die Leute sind gestorben und andere, sie haben den Islam verlassen. Deshalb musste man das machen. Erstens. Zweitens, der Prophet hat das gesagt. Es werden Leute kommen und die werden an dieses Buch, was zwischen zwei Covers ist, glauben. Das bedeutet, er hat gewusst, dass die Leute das machen werden. Und er hat den Leuten nicht gesagt, nein. Drittens, der Koran wurde geschrieben. Und andere haben das auswendig gelernt. Das war nur Sammlung von dem, was die Leute geschrieben haben. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Das war zur Zeit von Abu Bakr. Deshalb, Abu Bakr war der Erste, der den Islam angenommen hat. Abu Bakr war der Erste, der den Koran gesammelt hat. Abu Bakr war der Erste, der den Koran Mushaf genannt hat. Und Abu Bakr war der Erste, der Khalif genannt worden ist. Und mehr als das, Barakallahu fikum. Was ist, wenn wir heute einen König oder einen Präsident auf der Straße sehen, der geht zum Markt? Dann sagen wir ihm, warum gehst du zum Markt? Der sagt ja, ich gehe arbeiten, damit ich sozusagen meinen Lebensunterhalt verdienen kann, für mich und für meine Familie. Ein Khalif, ein König, Oberhaupt, wird sowas tun? In der ganzen Geschichte kennen wir sowas nicht. Abu Bakr, barakallahu fikum, nachdem er Khalif geworden war, ist zum Markt gegangen. Die Leute haben gesagt, wohin? Du bist Khalif von Muslimen. Der hat gesagt, was soll ich tun? Soll ich meine Familie hungern lassen? Die haben gesagt, aber du bist Khalif. Ich meine, du bekommst das Ganze von uns. Und deshalb hat er das von Beit Mal al-Muslimin, das wird Haus des Geldes bei den Muslimen, bekommen. Barakallahu fikum. Das heißt, das ist auch das Beweis, wie Abu Bakr bescheiden war, wie er auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraute und wie er sozusagen geduldig war und er hat sich nicht so gesondert gesehen, trotz dass er der Khalif von den Muslimen war und der Oberhaupt von den Muslimen und subhanallah barakallahu fikum. Deshalb könnte man in diesem Zusammenhang sehr viel von Abu Bakr radwanallahu alayhi lernen, barakallahu fikum. Ibn Asakir hat eine Geschichte über die Bescheidenheit von Abu Bakr erzählt und seine Hilfleistung, wie er die anderen geholfen hat. Er hat gesagt, eine hieß Anisa. Anisa hat behauptet, hat sie gesagt, Abu Bakr kam zu uns 3 Jahre lang und er hat uns Milch gegeben und Essen gegeben. Die waren arme Leute. 3 Jahre bevor er Khalif geworden ist und 1 Jahr nach ihm auch Khalif geworden ist. Der Khalif von Muslimen, der Khalif von Muslimen geht zu armen Frauen und der hilft ihnen, der unterstützt Sie vor, bevor er Khalif geworden ist und danach. So war er Abu Bakr, weil er bescheiden war, weil er das vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt hat, weil er mit ihm immer war, radwanullah alaihi. Dazu barakallahu fikum, Umar ibn al-Khattab hat sich gekümmert um eine alte Frau. Umar ibn al-Khattab hat sich gekümmert um eine alte Frau. Und Umar hat das immer sozusagen geheim gehalten, als er ihr geholfen hat, mit verschiedenen Essen und so weiter, als er ihr geholfen hat. Subhanallah, Umar aber, der wollte immer kommen, um etwas zu machen. Dann hat er gesehen, vor ihm war alles in Ordnung. Das bedeutet, man hat sauber gemacht, man hat ihr Essen gegeben und so weiter. Umar hat gesagt, Subhanallah, wer ist dieser Mann, der das vor mir macht? Subhanallah. Wer ist dieser Mann, der das vor mir macht? Und dann ist Umar sozusagen, der wollte das gucken, ja? Und dann hat er gesehen, Abu Bakr, der kam vor ihm und der hat dieser Frau geholfen. Subhanallah. Subhanallah. Der hat ihm gesagt, du warst das. Du warst das, Abu Bakr. Und er war immer so, Ridwanullahi Ali. Und wenn wir von ihm sprechen, Barakallahu fikum, und erzählen, dann erzählen wir auch, was Abu Bakr selber gesagt hat. Allahu Akbar. Als man ihn, und als man ihn gelobt hat, er sagte, oh Allah, du kennst mich mehr als ich selbst und ich kenne mich mehr als was sie von mir denken. Allahumma ij'alni khayran mimma yadhunnun. Waghfir li ma la ya'lamun. Wa la tu'akhidhni bima yaqulu. Kalam Muhammad. Ya barakallahu fikum. Entschuldigung. Wir machen weiter, inshallah. Abu Bakr, als er gelobt worden ist, hat dieses schönes Wort, barakallahu fikum, gesagt. Allahumma ij'alni khayran mimma yadhunnun. O Allah, lass mich besser sein, als was sie von mir denken. Waghfir li ma la ya'lamun. O Allah, verzeih mir, was sie nicht wissen. ولا تؤاخذني بما يقولون. O Allah, bestraf mich nicht dafür, was sie sagen. Oder rechne mit mir nicht ab dafür, was sie sagen. Und Abu Bakr al-Siddiq hat gesagt, Barakallahu fikum, Al-Imam Ahmed hat das überliefert. Abu Bakr sagte, ich wünsche mir, dass ich ein Haar oder ein Härchen in Oberschenkel eines Mu'mins wäre. Und als er gebetet hat, Ridwanullahi alayh, als er gebetet hat, er hat die ganze Zeit geweint, weil er Demut gehabt hat. Und auch Imam Ahmed hat überliefert von Abu Bakr, dass er sagte, ich wünsche mir, dass ich ein Baum wäre, damit die Leute das schneiden und verwenden. Was bedeutet dieses Wort, Barakallahu fikum? Das heißt, wie wird das sein, wenn ich vor Allah subhanahu wa ta'ala stehe? Wie wird das sein, wenn ich vor Allah subhanahu wa ta'ala stehe? Und er wird mit mir abrechnen. Lieber ein Baum, als dann die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Das sagt Abu Bakr, derjenige, der ins Paradies kommen wird und er bekommt einen Baum im Paradies und er bekommt so viel im Paradies, was keiner anderer bekommt. Derjenige, der wählen kann, durch welche Tür er oder Tor, durch welches Tor er ins Paradies reingehen kann. Derjenige, der den Propheten liebt, und der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihn am meisten geliebt. Was sagen wir aber, Barakallahu fikum, liebe Brüder und Schwestern? Was haben wir getan für diese Religion? Und was haben wir gemacht für den Islam? Abu Bakr sagt diese Wörter. Er war einmal unter Schatten eines Baumes. Er hat tief eingeatmet. Dann sagte er, der hat einen Vogel gesehen. Er hat gesagt, du hast es gut, o Vogel. Du isst von diesen Bäumen und du genießt Schatten von Bäumen. Und am Ende wirst du diese Abrechnung nicht haben. Abu Bakr radwanallahu alayhi wurde Abu Bakr radwanallahu alayhi wurde nach Koran gefragt einmal. Nach einer Ayah im Koran. Der hat gesagt, das war wafakihatin wa abba. Er war bescheiden. Und er hat viel Wissen gehabt. Der war The meist wissende zwischen der Sahaba, radwallah alayhim. Entschuldigung. Gefragt nach ein Ayah im Koran. Das ist in Surat Abasa, in Surat Abasa. Wafakihatin wa Abba. Die Ayah 31. Abu Bakr wurde danach gefragt. Er hat gesagt, welcher Himmel bedeckt mich und welche Erde trägt mich, wenn ich in im Buch Allah subhanahu wa ta'ala etwas meinungsmäßig sage, wenn ich nicht weiß. Und Abu Bakr hatte immer gesagt, als man ihn gefragt hat, der sagt, ich sage, wenn ich das richtig ist, dann ist das von Allah. Und wenn ich was Falsches sage, dann ist das von mir und von Shaitan. So hat er immer gesagt. Radwanullahi alayhi. Abu Bakr, barakallahu fikum, war bekannt auch. Er war bekannt, dass er Träume deuten konnte. Radwanullahi alayhi. Und einmal hat der Prophet Muhammad SAW etwas gesagt. Abu Bakr sagte, lass mich den Traum deuten. Lass mich diesen Traum deuten. Der Prophet sagte ihm, tu das. Das war so. Der Prophet hat geträumt davon, dass er schwarze Schafe geträumt hat. Und dann hinter ihnen weiße Schafe. Und später könnte man die schwarzen Schafe nicht mehr sehen, weil die weißen Schafe so viel waren. Der sagte Abu Bakr, ich weiß, was das bedeutet, o Prophet. Die schwarzen Schafe, die sind die Araber. Sie werden den Islam annehmen und sie werden sehr viel werden. Und die weißen Schafe, die sind, also die dunklen Schafe, entschuldigt, die dunklen Schafe sind die Araber. Wir werden den Islam annehmen und viel werden. Und die hellen Schafe, die sind die Nicht-Araber. Sie werden den Islam annehmen und die werden so viel werden, dass man die Araber zwischen ihnen nicht mehr sehen kann. Der Prophet sagte ihm, so hat der Engel auch erklärt. Subhanallah. Abu Bakr auch, barakallahu fikum, war enthaltsam. Al-Imam Ahmed hat erzählt, dass Abu Bakr im Sommer gefastet hat und im Winter wenig gefastet hat, weil im Sommer der Tag lang war. Und barakallahu fikum. Abu Bakr. War ein Redner, der gut gesprochen hat und der gute Khutba gehalten hat. Und er war auch ein Richter. Eines Tages kam zu ihm eine Person, die hat ihm gesagt: Ich habe Unzucht begangen. Abu Bakr. Oder Entschuldigung, eine Person kam zu Abu Bakr, die sagte ihm: Wenn jemand Unzucht begeht, ist das Qadar? Ist das vorher bestimmt? Abu Bakr sagte ihm: Ja. Der sagte ihm: Wie ist das vorher bestimmt? Die Person sagte Abu Bakr: Wie ist das vorher bestimmt? Und Allah wird mich dafür bestrafen. Abu Bakr sagte ihm: Natürlich, du Stammloser. Wenn jemand bei mir wäre, dann hätte ich ihm befohlen, deine Nase zu schneiden. Das heißt, alles kennt Allah subhanahu wa ta'ala und alles weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat auch sehr viele, barakallahu fikum, Aussagen getroffen in bestimmten Themen, die in Koran und Sunna nicht zu finden sind, Abu Bakr, Radwanullahi alayhi. Und Abu Bakr war sozusagen, barakallahu fikum, eine Person, die so gut gesprochen hat, als er gesprochen hat. Und als er zu Sahaba gesprochen hat, sie haben von ihm angenommen, weil sie wussten, er Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und dass er Wissen hat und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für ihn Dua gemacht hat. Und barakallahu fikum, die haben auch gewusst, dass er Weisheit hat. Abu Bakr hat die Muslime, barakallahu fikum, geführt mit Gerechtigkeit. Und er hat selber viel für den Islam geopfert. Und er war ein sehr guter Mann. Alle haben ihn geliebt. Alle haben ihn geliebt. Und alle waren mit ihm zufrieden. Alle waren mit ihm zufrieden. Er hat natürlich nicht so viele Hadithe überliefert, Abu Bakr. Er hat so ungefähr 142 Hadithe überliefert. Und das ist, weil Abu Bakr, barakallahu fikum, von den Leuten war, der viel gelernt hat und viel gewusst hat. Aber die Hadith-Lehre kam später. Die Hadith-Lehre sozusagen kam später, dass das geschrieben worden ist und so weiter. Und Abu Bakr war auch ein Staatsmann. Das heißt, er hat sehr viel für den Islam gemacht. Er war Minister von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er war eine Person, die Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet hat, für den Islam geopfert hat. Und das müssen wir, barakallahu fikum, verstehen. Abu Bakr lebte 63 Jahre, wie der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Abu Bakr ist krank geworden. Abu Bakr ist krank geworden. Und er war immer dünner und dünner geworden, schlanker und schlanker. Und die Leute haben das gesehen, dass er immer dünner und dünner geworden ist. Ridwanullahi alayh. Und so, barakallahu fikum, ist das Leben, dass man am Ende stirbt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gestorben. Und das war klar, dass Abu Bakr auch sterben wird. Bevor er starb aber, Hat er noch etwas Gutes für die Muslime getan? Hat etwas sehr Gutes für die Muslime getan. Bevor er starb, hat er den Leuten gesagt, derjenige, der nach mir zu Khalif wird, ist Umar. Das wird, er hat Umar vorgeschlagen. Die Leute haben ihm gesagt, Umar ist sozusagen in Wahrheit, in der Gerechtigkeit, ist Umar klar wie ein Schwert. Wieso Umar? Der sagte ihnen, der Beste, der euch führen kann, ist Umar, Radwanullahi alayh. Und wenn ich mich angeschränkt habe, wenn ich mich bemüht habe und ich habe diese Meinung getroffen, dass ich sage, Umar ist der Beste, der Khalif wird, wenn ich mich hier geirrt habe, möge Allah mir verzeihen. Und wenn ich das richtig gemacht habe, sozusagen, möge Allah mir Lohn geben. Und wirklich, das war etwas, was er sehr Gutes gemacht hat. Subhanallah. Ibn Mas'ud sagte, die Leute, die Weisheit haben, waren drei. Abu Bakr, als er Umar als Khalif gezeichnet, vorgeschlagen hat. Und die Frau von Musa, als sie ihn sah, bevor er sie geheiratet hat, sie hat ihrem Vater gesagt, lass ihn bei dir arbeiten, das ist gut. Und Al-Aziz, in der Geschichte von Yusuf, als er Yusuf sah, der hat gesagt, akrimi maswah, das bedeutet, behandle ihn gut. Und deshalb, bevor Abu Bakr starb, er hat den Leuten gesagt, ich habe euch Umar vorgeschlagen und ich möchte, dass ihr das akzeptiert. Dann haben sie gesagt, wir akzeptieren, was du gesagt hast. Aisha, bevor sie, Aisha kam zu Abu Bakr, bevor er starb. Und dann hat sie Gedicht gesagt. Die hat gesagt, die Tränen können nicht stoppen, weil der gute Mann im Sterbenbett liegt. Er sagte ihr, sag das nicht, sondern sag, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Die Surat Qaf, die 50, die Ayah 19. Das wird die Trunkenheit des Todes ist gekommen. Sag, die Trunkenheit des Todes ist gekommen. Und man hat ihm gesagt, Abu Bakr, was willst du als Testament hinterlassen? Der sagte, Fünftel, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Und wir haben vor ein paar Unterrichten erklärt, dass man maximal Drittel als Testament hinterlassen kann. Nicht mehr. Und richtig ist, dass man weniger als Drittel macht. Fünftel, Viertel, ist das kein Problem, aber nicht mehr. Maximal bis Drittel. Und er hat das so gemacht. Und dann hat er Aisha gesagt, das andere, ihr habt das Buch Allah subhanahu wa ta'ala, das wird die Erbe, könnt ihr so verteilen nach dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Und er hat Aisha gesagt, wenn ich sterbe, dann möchte ich, dass mein Grab neben dem Grab vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird. Und er hat ihr gesagt, wasch, der hat Aisha gesagt, du musst diesen zwei Kleider oder Tücher waschen. Und wenn ich sterbe, dann nimmst du das als Wickeltuch für mich. Dein Vater ist einer von zwei. Lernt das, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch ins Paradies bringen. Wir sind ein von zwei. Der hat gesagt, dein Vater ist einer von zwei. Entweder wird er die schönsten Klamotten bekommen oder Bekleidung, die schönste Bekleidung bekommen, oder der wird die schmerzhafte Strafe bekommen. Allahu Akbar. Ein Mann hat vom Propheten gehört, dass er im Paradies ist. Dass er im Paradies ist. Und trotzdem sagt er sowas, bevor er stirbt. Er sagt, entweder werde ich die beste Bekleidung bekommen, das wird Paradies, oder die Strafe, das heißt die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Als er, barakallahu fikum, Abu Bakr, als er im Trunkenheit des Sterbens war, auch sagte Aisha, der hatte gesagt, meine Tochter, nimmt diese zwei Tücher von mir und wäscht, und ihr sollt das waschen. Und dann nimmt ihr das als Kaffen für mich, weil derjenige, der noch am Leben ist, sozusagen, ist es für ihn wichtiger als derjenige, der stirbt. Und dann hatte Umar später gesagt, der hat ihm gesagt, oh Umar, Allah hat ein Recht oder Allah hat Rechte in der Nacht. Er akzeptiert diese Rechte nicht am Tag. Und er hat bestimmte, das sind Verpflichtungen. Wir sind verpflichtet. Allah hat uns Verpflichtungen gegeben, die sind in der Nacht. Und Allah akzeptiert das am Tag nicht. Und Allah hat Verpflichtungen uns herabgesandt am Tag, der akzeptiert das in der Nacht nicht. Allah akzeptiert die Nafila nicht, wenn die Farida durchgeführt wird. Erstmal, das bedeutet erstmal die Pflichten. Diejenigen, die schwere Waagschalen am letzten Tag bekommen werden, haben sie das bekommen, weil sie der Wahrheit gefolgt haben in Dunya. Und diejenigen, die leichte Waagschalen am letzten Tag bekommen, haben sie das bekommen, weil sie der Wahrheit nicht gefolgt haben in dieser Dunya. Das heißt, barakallahu fikum, das geht alles um Al-Akhira. Und so, barakallahu fikum, und so ist Abu Bakr gestorben. Rudwanullahi alayh, das war am Dienstag nachts, Entschuldigung, am Montag nachts. Der Prophet starb am Montag und Abu Bakr starb zur Nacht von Dienstag, Radwanullahi alayhi, mit 63 Jahren. Und so, barakallahu fikum, haben wir insha'Allah, möge Allah von uns akzeptieren, so haben wir etwas, nicht alles, etwas zur Geschichte von dem ersten Khalif des Islam. So haben wir, barakallahu fikum, die Geschichte von dem ersten Khalif des Islam zu Ende geführt. Wie er war und was er gemacht hat und wie die Sahaba zu ihm waren. Er war eine Person, die vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt hat. Er war ein Richter, ein Gelehrter. Er war ein enthaltsamer Mensch. Er war barmherzig und er war bescheiden in seinem Leben. Er hat das von seinem Lehrer und Bruder, von dem Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Und er hat dann den Weg weitergemacht. Er hat die Muslime regiert. 2 Jahre und paar Monate. Von Jahre 11 nach der Auswanderung bis Jahre 13. Und in diesen 2 Jahren gab es so große Segen, dass er die Muslime dass Allah die Muslime befestigt hat durch Abu Bakr radhiyallahu alayhi, dass er für den Islam geopfert hat. Und wir haben, barakallahu fikum, in diesen drei Unterrichten etwas über Abu Bakr gesprochen radhiyallahu alayhi, und erzählt, damit wir daraus lernen ein bisschen. Damit wir für unsere Region etwas, barakallahu fikum, tun. Und damit wir lernen, was das bedeutet, dass man die gute Erziehung bekommt. Abu Bakr hat das bekommen von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sein Gebet hat ihn bewirkt, sein Fasten hat ihn bewirkt, seine guten Taten haben ihn gewirkt. Und deshalb war er ein Mensch, der an Allah geglaubt hat, dem Propheten gefolgt hat und erst im Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dem Weg von seinen edlen Gefährten befestigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und unsere Sünden vergeben, was wir gemacht haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Wissen geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Möglichkeit geben, dass wir in diesem Leben den Islam praktizieren können und dass wir für unsere Religion opfern und dass wir auf dem richtigen Weg bleiben, bis wir sterben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in unseren Gräbern befestigen, wenn wir gefragt werden. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Gräber zu Paradiesgärten machen, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Sicherheit geben, wenn wir versammelt werden vor ihm am letzten Tag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in der Gruppe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam führen, wenn wir geführt werden am letzten Tag. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Al-Firdaus als Belohnung geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Jeder Muslim, der auf dem falschen Weg ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn zum richtigen Weg bringen. Jeder Muslime, die schlecht macht, möge Allah sie zum richtigen Weg bringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Leute, die über uns schlecht reden, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Leute, die uns Empfehlungen geben und Nasiha geben, möge Allah diese Leute segnen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und euer Wissen vermehren. Und inshallah, barakallahu fikum, kommen wir zu Ende dieses Kapitels. Inshallah, das nächste Mal.